Für eine klangliche Abgrenzung von Valachie wollen wir uns zum Vergleich einen Fünftonraga betrachten. Der Fünftonraga Shankara hat mit dem Viertonraga Valachie einiges gemeinsam. Alle Noten werden als natürlich gespielt, Sudaswara. Es gibt keine verminderten oder erhöhten Noten. Shankara erhält zusätzlich in der aufsteigenden Skala Da, die sechste Stufe. In der absteigenden Skala wird zusätzlich die zweite Stufe Re hinzugefügt. Die wichtigste Note Vadi liegt auf der dritten Stufe, Ga. Die zweitwichtigste Note Samvadi liegt auf der siebten Stufe, Ni, die wir auch aus dem Raga Malashri kennen. Shankara ist ein Uttaranga Pradhan Raga. Das heißt, die Spielhäufigkeit der Noten liegt im zweiten Tetrakord, auf der fünften bis achten Stufe, auf Pa, Da, Ni und das gegenüber dem Grundton um eine Oktav höher liegende Sa. Dieses Regelwerk prägt den individuellen Charakter dieses äußerst populären Nachtragas. Denn Shankara beschreibt Lord Shiva. Diese Gottheit ist für Inder seit langem der Quell der Inspiration in Musik und Tanz, die Verkörperung des idealen Klangs und einer reinen Seele. Shankara wird häufig für die Tumbris verwendet, eine Gesangsform der leichten indischen Klassik. Für einen Vergleich mit dem Viertonraga Malashri wird uns auf der Sitar Vilayat Khan den Fünftonraga Shankara präsentieren. Vilayat Khan ist berühmt für seine traditionellen Interpretationen der großen Ragas wie Yaman, Todi oder Bhairavi. Dieser herausragende Sitar-Maestro war seit früher Kindheit als Musiker aktiv. 1928 im bengalischen Gauripur geboren, heute zugehörig zu Bangladesch, nahm Vilayat Khan seine erste Schallplatte im Alter von 8 Jahren auf. Die Abneigung Vilayat Khans gegenüber Politik und institutionellen Einrichtungen für Kultur war in Indien bekannt. In den Jahren 1964, 68 und 2000, in denen er für die Auszeichnung mit dem Padma Shri, Padma Bhushan und Padma Vibhushan vorgeschlagen wurde, die höchsten zivilen Orden für Verdienste um die indische Nation, lehnte dies Vilayat Khan ab. Seine Begründung, die Jury sei musikalisch inkompetent und er könne nur eine Auszeichnung akzeptieren, die kein Sitar-Spieler vor ihm je erhalten habe. Vilayat Khan gab sein letztes Konzert im Jahre 2004, in dem er auch an Lungenkrebs verstarb. Die folgende Aufnahme des Fünftonragas Shankara stammt aus selbigem Jahr und wurde bei dem indischen Label Saregama veröffentlicht. Thank you. Maestros Vilayat Khan möchten wir unsere Sendung mit einem Wagnis beschließen. Der afghanische Sänger Mohammed Hussein Sarahang, auch in Indien und Pakistan etabliert, wird uns den Dreitonraga Balashri zu Gehör bringen. Auf den ersten Blick erscheint es, dass ein Musiker mit nur drei Noten auf der ersten, dritten und fünften Stufe nichts zustande bringen könne. Genau dies ist die Herausforderung einer gelungenen Raga-Improvisation, die Mohammed Hussein Sarahang mit Bravour meistert. Mohammed Hussein Sarahang wurde 1924 als Sohn des Peshawar-Musikers Ustad Ghulam Hussein geboren. Von seinem Vater erlernte er auch die musikalischen Grundlagen. Nach weiteren 16 Jahren Ausbildung unter Ustad Ashiq Ali Khan, dem Sänger und Vertreter der Patiali Gharana, kehrte Mohammed nach Kabul zurück, im jungen Alter von 25 Jahren. Hier erhielt er von der Regierung Afghanistans die Ehrenbezeichnung Sarahang. Ustad Sarahang beherrschte die unterschiedlichsten Genres der indischen und leichten Klassik, den eleganten Khayal ebenso wie die Gedichtsform der Ghazals, und selbst komponierte er neue Ragas. Bis zu seinem Ableben im Jahre 1983 nahm Sarahang über 500 Raga-Interpretationen auf und war beständig auf Radio Kabul zu hören. Mohammed Hussein Sarahang schrieb auch zwei bedeutende Bücher, Das Gesetz der Musik und Die Musik der Ragas. Samajakaranam, Dies war unsere Sendung IMC Intimate Classic mit dem Thema 5-1 Raga Maleshri. Wir stellten Ihnen Hörbeispiele mit einer Einführung durch Pandit Ramashreya Jha Shamrang vor. Im Weiteren eine Orchesteraufnahme unter Leitung des Sarod-Spielers und Musikdirektors Timir Baran. Die pakistanischen Gesangsbrüder Badar und Kamal Uzzaman, der Sarangi-Spieler Ustad Hussein Baksh, Ali Akbar Khan, Sarod-Virtuose, Vilayat Khan auf der Sitar und der afghanische Sänger Mohammad Hussein Sarang. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Meyer und vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders oder besuchen direkt die Website von IMC India Meets Classic, www.imcradio.net, imcradio.net. Sie hörten die Sendung IMC India Meets Classic mit der Reihe Raga-CDs des Monats.